sei ich nicht leid, da hat verdientes Brot. Tag und Nacht im Arbeitsband, es ist sein Geburt. Auf die Rahmenfeiertag wartet er schon hart. Spannt am Gleis ein Risslein und auf geht's in die Stadt. Doch der Gau, der ist faul, hat kein Zand mehr in sein Maul. Wackelt hin, wackelt her, aber sonst rührt sich nichts mehr. Ja, der Gau, der ist faul, hat kein Zand mehr in sein Maul. Wackelt hin, wackelt her, aber sonst rührt sich nichts mehr. Für Haus und Hof, das ist kein Damenleben. Und ist in der modernen Zeit bestimmt mit allem gehen. Sie sorgt für die Gemütlichkeit, verwöhnt den Ehemann. Sie nimmt den Ball ganz fest am Arm und fängt zum Busseln an. Doch der Ball, der ist faul, hat kein Zand mehr wie sein Gaul. Wackelt hin, wackelt her, aber sonst rührt sich nichts mehr. Oh!